Warum verbietet Gott im fünften Gebot, sich selbst zu töten? Das heißt den Selbstmord. Gott verbietet im fünften Gebot den Selbstmord, weil der Mensch nicht Herr über sein Leben ist. Wie auch nicht Herr über das Leben der anderen ist. Die Kirche straft deshalb den Selbstmörder mit dem Entzug des kirchlichen Begräbnisses. Und eben so behandelt sein Leichnam, sein Kadaver, als wäre er kein Christ gewesen, weil es ihm gegen das göttliche Werk, gegen die göttliche Ordnung gestellt hat, sich selber das Leben genommen hat. Das heißt, dass jeder Selbstmörder in der Hölle ist, aber a priori schon. Die meisten halt wohl doch. Jedenfalls gibt es kein kirchliches Begräbnis für einen Selbstmörder, muss man auch bedenken bei der ganzen Geschichte da von den Habsburgern, sicher im 19. Jahrhundert, das war nicht mehr besonders glorreich. Es hat einen großen Verfall gegeben in der liberalen Periode ab und nach der Maria Theresia, dann die Freimaurerinnen eingezogen und zugeholten haben und alles schön langsam durchsetzt und verdorben haben. Und im 19. Jahrhundert ist nicht mehr viel übrig, aber doch gleich zu dem, was wir jetzt haben, immer noch eine Blütezeit, eine glorreiche Zeit. Aber dann der Mord vom Rudolf in Meierling mit seiner Geliebten, sicher hat er mit seiner Geliebten dort sein dürfen, hätte er gar keine Geliebte haben dürfen, aber verheiratet. Aber trotzdem, dass sie kirchlich begraben werden durfte und so weiter und viele andere Dinge, die dann gelaufen sind, deuten ganz klar darauf hin, dass die offizielle Version zwar bei diesem Mord und Selbstmord geblieben ist, weil der Kaiser das nicht weiter verfolgen wollte. Es wäre damals schon zum Weltkrieg gekommen, wie dann auch effektiv 30 Jahre später. Aber die Kirche nie, auch nicht bei einem Regierenden, vor allem nicht bei einem Regierenden, wo es ja jeder weiß, zugelassen, dass er kirchlich beerdigt wird, wenn es ein Selbstmord gewesen wäre. Das ist überhaupt keine Diskussion, dass der umgebracht worden ist. Sehr schmutzige Geschichte dahinter. Sagen wir, die Habsburger haben sie nicht gekriegt mit der Kirche und so weiter. Ja, hätten lang darauf warten können, damals unter den Päpsten und Bischöfen. Damals wahre Päpste und wahre Bischöfe waren, die hätten es nicht zugelassen, sicher nicht.